Fresh Dumbledore ruled. What? Fresh Dumbledore hat sich eingestuhlt. What? Fresh in eigener Scheiße gesuhlt. Ew. Fresh. Hey, wenn du mich kennst, ne? Fresh. Dann kennst du auch Inkontinenz. Fresh, ne? Fresh.